Hallo Freunde, nach längerer Zeit wird das mal wieder eine kleine Buchrezension, wobei ich es zugegebenermaßen nicht geschafft habe, das Buch komplett zu lesen, schlicht und einfach, weil ich mich zu sehr aufregen musste. Es ist dieses hübsche Büchlein Deutschland einfach machen, das klingt ja schon mal gut, von Dr. Stefan Übelacker und 10 pragmatische Politiklektionen. Und er sagt eben Plädoyer für eine pragmatische Politik des gesunden Menschenverstandes. Da könnte man jetzt schon vielleicht ein bisschen Verdacht schöpfen, aber grundsätzlich ist an gesundem Menschenverstand, dass sich ja der Aufklärung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, also dessen Ausgang sozusagen, verpflichtet fühlt. Also man sollte dem gesunden Menschenverstand zumindest eine Chance geben. Ich habe ihm eine Chance gegeben. Kapitel 1 ist über das Thema, also erstmal das Vorwort, kurz zum Vorwort. Also wenn jemand mehr oder weniger schon am Anfang vom Vorwort sagt, ich bin kein Rechter, ja, also offenbar hat er dafür ja einen Grund. Also er sagt, er ist kein Rechter, sondern ist einfach nur vernünftig. Und dann sagt, ja, ich diskutiere hier ein paar Sachen, die stehen nirgends in den Medien. Und dann aber, und Bücher sind ja auch Medien übrigens, also vielleicht, also keine tagesaktuellen, aber doch, also so. Ja. So. Und dann sagt er irgendwie eine Dreiviertelseite, gefühlte Dreiviertelseite später, ja, das, was ich da sage, das findet man auch überall. Ja, was jetzt? Ist das jetzt irgendwie Geheimwissen? Ist es unterdrückt? Oder findet man es überall? Also eins von beiden. Ne? So. Und dann habe ich mal das erste Kapitel gelesen. Also Lektion 1 oder die Lektion 1 mit drei Kapiteln. Wahlsystemreform jetzt, Parteireform jetzt und Plädoyer für eine einfache Politik. Parteireform lasse ich mal aus, da sagt er dann so Sachen wie, man soll auch Parteien zulassen, die eben kein vollständiges Programm haben und so weiter und so fort. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Tierschutzpartei ein globales Politikprogramm hat und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt notwendig ist, ein komplettes Parteiprogramm zu haben. Man sollte vielleicht ein Parteiprogramm haben, damit man nachlesen kann, was die wollen. Ich weiß nicht, was er da darunter versteht. Und in der Plädoyer für eine einfache Politik findet also Trump und Milei ganz gut, weil die einfach ganz einfach sagen, was sie machen. Trump sagt natürlich nicht, ich habe vor, die amerikanische Politik zu zerstören. Milei sagt natürlich nicht, ich lasse einfach die Armen verhungern oder irgendwas. Zugegebenermaßen, Argentinien habe ich nicht so ganz im Blick. Ich habe zwar dann zwischendurch mal so ein paar Sachen gehört, aber im Prinzip stampft Milei ja auch den kompletten Staat ein und dann sagt er irgendwo, zitiert er jemand, der sagt, der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Ich würde jetzt halt mal sagen, kein Staat ist halt auch nicht die Lösung. Ja, also dann können wir uns alle bewaffnen und gegenseitig uns die Schädel einschlagen oder so. Ja, also also Staat finde ich wäre schon cool, wenn es das gibt. Und dann aber der erste Teil Wahlsystemreform. Da macht er ganz, ganz wilde Zahlenspielchen. Also er rechnet halt aus, wie viel Prozent der Deutschen gar nicht wählen dürfen. Und sagt dann, ja, man sollte so ab 14 oder so oder ab 12, sagt er, glaube ich, sogar. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber also er geht sogar noch unter das zurück, was also man da irgendwie sagt. Mal gucken, ob ich es schnell finde. Ne, ich finde es nicht so schnell. Aber auf jeden Fall sagt er, also man sollte deutlich jünger wählen dürfen, als man es tut. Dann möchte er die 5%-Klausel durch eine 1%-Klausel ersetzen. Und er rechnet halt aus, also zuerst sagt er, 18% der Wählerstimmen werden nicht berücksichtigt, weil die Partei nicht reinkommt. Ja? Und dann kommt da aber in einer weiteren Rechnung dazu, dass in einer weiteren, hier 15- oder 17-Jährige, die sollen ja auch wählen dürfen. Naja, 16-Jährige dürfen zum Beispiel in den Kirchengemeinderatswahlen wählen, sie dürfen in den Gemeinderatswahlen wählen, sie dürfen in den Bürgermeisterwahlen wählen, sie dürfen in den Kreistagswahlen wählen und sie dürfen in nicht wenigen Bundesländern in den Landtagswahlen schon wählen. Also insofern ist es da vielleicht nicht ganz so schlimm. Und dann sagt er halt, und dann rechnet er irgendwie, also und dann sagt er wieder 16 Millionen, also und dann rechnet er aus praktisch, wie viele Millionen Bundesbürger nicht wählen dürfen. Und da interessiert ihn dann die Altersgrenze wieder gar nicht, sondern er sagt, 16 Millionen Einwohner dürfen aufgrund ihres Alters nicht wählen. Also er findet es okay, wenn Babys nicht wählen. Das Thema Familienstimme erwähnt er gar nicht. Ich fände Familienstimme durchaus interessant, dass man zumindest sagt, drei Viertel Stimme pro Kind oder so, aufgerundet, abgerundet, wie auch immer. Kann man diskutieren. Oder eine Stimme pro Kind, warum nicht? Warum sollte es nicht noch eine Familienstimme geben, wenn Ehe und Familie unter einem besonderen Schutz des Staates stehen, wie, ich glaube, Schutz heißt im Grundgesetz. Und dann sagt er, also 16 Millionen dürfen wir aufgrund vom Alter nicht wählen, okay. 14,5 Millionen wählen einfach nicht. Ja gut, will er eine Wahlpflicht einführen? Gibt es zum Beispiel im Kanton Schaffhausen, da muss man, hat man mir gesagt, bitte korrigiert mich, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, 5 Schweizer Franken bezahlen, wenn man nicht wählen geht, finde ich auch witzig, ja, wäre auch schon mal Geld. Also bei 14,5 Millionen mal 5 Euro, kann man drüber reden, ja. 5 Millionen Wählerstimmen werden aufgrund der 5% Sperrklausel nicht berücksichtigt. Da möchte er eben 1% haben. Er sagt aber dann nicht, wie viel dann gültig sind. Und 0,25 Millionen Wählerstimmen sind ungültig. Sind die Leute, die ihren Wahlzettel unterschreiben oder irgendwie alles Idioten draufschreiben oder was auch immer. Ne? Also er sagt, es sind zu viele und er sagt 36 Millionen. Ja, jetzt hat er aber plötzlich die Babys wieder mit reingerechnet. Ja, ist irgendwie unlogisch. Und dann möchte er den Bundestag verkleinern und er schlägt aber vor, jetzt muss ich gerade mal gucken, also er sagt eben, also er sagt Wahlpflicht, ja, wie er das dann machen will, kommt man dann in Knast oder so. Und dann sagt er jetzt plötzlich, 14 Jahre, also er sagt 16 Jahre bei Bundestagswahlen, 14 Jahre auf kommunaler Ebene, findet er dann gut, wie viele Millionen das dann extra bringt, weiß man nicht. Und dann schlägt er vor, dass die Partei mit den meisten Stimmen einfach 50% plus eine Stimme kriegt. Dann darf aber halt auch keiner krank werden. Ne? Also, das gibt Länder, da ist es wohl so. Irgendwo sagt er das, in Italien bis 2013, ja, da hat der Wahlsieger immer 54% der Stimmen gekriegt. Also mehr als wahrscheinlich plus eine Stimme. Und sein Vorschlag ist dann, dass also in allen 299 Wahlkreisen die jeweiligen Gewinner des Wahlkreises ins Parlament kommen, erstmal. Dann weitere maximal 100 Sitze, also dann hätten wir maximal 399, werden nach dem Verhältniswahlrecht vergeben. Also 21% bedeuten 21 Sitze, 3% 3 Sitze und alles unter 1% würde dann verloren gehen. Und dann schlägt er noch vor, also jetzt sind wir bei 399 und dann schlägt er vor, dem Wahlsieger weitere 50 Mandate zuzuschreiben. Das ist schon eine ganze Menge, also mehr als 51% gefühlt. So. Und dann, gut, dann ist der Bundestag verkleinert, aber inwiefern dann sowas wie der Volkswille zum Thema Volk, komme ich gleich, da besser berücksichtigt ist, weiß ich nicht. Eine Lösung, nämlich das Ranked Voting heißt es, glaube ich, dass ich auch erst von einem Politikstudenten hier im Haushalt mitbekommen habe, dass es das gibt. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Die kennt er nicht. Also er hat sich offenbar nicht besonders tief mit diesem System befasst, weil wenn man sich vielleicht mit Wahlsystemen befasst, Kommt man dazu? Was ist Ranked Voting? Ranked Voting würde heißen, ich wähle jetzt zum Beispiel, sage ich mal, die Tierschutzpartei. Und wenn die Tierschutzpartei, also ich gebe für jede Stimme eine Rangliste an. Ja, also ich sage, auf dem ersten Platz wäre die Tierschutzpartei. Also rein theoretisches Beispiel. Ich habe die noch nie gewählt und würde sie vielleicht auch nicht wählen. Ich mag Tiere, aber wie auch immer. Und dann würde ich sagen, und wenn die nicht reinkommt, dann gebe ich meine Stimme der ÖDP. Ich habe da auch keine Sympathien, aber nur als Beispiel, ja. Also wenn die Tierschutzpartei nicht ins Parlament kommt, also nicht 1% oder 5% hat, dann die ÖDP. Wenn die ÖDP nicht 5% hat, dann zum Beispiel wähle ich die CSU. Die kann ich auch nicht wählen, weil ich nicht in Bayern bin. Also nur als Beispiele, ja. Oder ich wähle die Grünen oder keine Ahnung, notfalls sogar die FDP. Ja? Das finde ich eigentlich nicht schlecht, weil mich stört es auch, dass viele Stimmen, die, sagen wir mal, ich sage jetzt mal vorsichtig, die ich mit in mein politisches Lager zähle, dass die halt für das eigentliche Lager verloren gehen, weil eben die entsprechenden Parteien nicht reinkommen. Ja? Und das fände ich eigentlich zum Beispiel eine gute Lösung. Vielleicht braucht es dann auch gar keine 5%-Klausel, weil dann einfach schon mal das, was er hier sagt, 18% der Wählerstimmen, also von den Leuten, die eben nicht reinkommen, diese 18% würden auf jeden Fall gewertet. Und das fände ich ja schon mal ein Dingens. Dass Jugendliche ab 16 wählen dürfen, fände ich okay, aber nur die TikTok nicht benutzen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also die sich wirklich politisch informieren. Auch schwierig zu kontrollieren, ja, aber das wäre dann vielleicht auch in der Tat mal ausnahmsweise ein Job der Schule, der sonst zugeschrieben wird. Aber das Problem ist, bei diesem Modell, ja, mit den 299 Wahlkreisen, den 100 Stimmen im Verhältniswahlrecht und den 50 Stimmen für den Wahlsieger on top, das erklärt er nicht so wirklich, warum das jetzt halt gut ist. Ne? Also, das Einzige, was ich ihm zugestehe, es sind dann 449 Abgeordnete statt 600 noch was. Verkleinerung des Bundestages fände ich grundsätzlich auch eine gute Idee, aber er bleibt sozusagen, er erklärt nicht, was daran besser ist. Also das hat mich einfach schon mal in der Recherchetiefe nicht besonders überzeugt und drum, habe ich da einen gewissen Widerwillen. Dann singt er eben ein Loblied auf Milei und Trump und sagt, ja, inhaltlich müssen wir das nicht diskutieren oder so. Also er sagt, inhaltlich muss man den ja nicht mögen, aber er sagt es halt einfach. Und das Problem beim Populismus, zum Populismus sage ich gleich auch noch was. Das Problem beim Populismus ist aus meiner Sicht, dass eben da sehr oft sehr einfache Lösungen für sehr komplexe Probleme vorgeschlagen werden, die halt diese Probleme überhaupt nicht lösen. Und wenn ich den Populismus richtig verstanden habe, dann ist der Populismus so eine Haltung, die sagt, wir sind die wahren Repräsentanten des Volkes und die da oben, das sind nur die Verräter. Und das ist so ein grundsätzlicher, wie soll man sagen, so ein grundsätzlicher Duktus, der in diesem Buch auch vorkommt. Also er sagt das, glaube ich, über 170. Also er findet, im Parlament sind zu viele Akademiker, weiß ich nicht. Ich meine, es kann sich ja jeder zur Wahl stellen und wird gewählt. Also wenn das halt primär Akademiker sind, also zum Beispiel in der Türkei muss man Akademiker sein, um Präsident zu werden, kann man gar nicht ohne. Weiß ich nicht, wie ihr das findet. Aber es ist ja nicht die Voraussetzung, um gewählt zu werden, dass man Akademiker ist. Aber vielleicht hat man als Akademiker halt bestimmte Fähigkeiten, die einem eben politikfähig machen. Ich will jetzt Maler meistern oder so wie manchen Protagonisten der AfD gar nicht irgendwelche Kompetenzen abstreiten. Aber das ist ja Sache jeder Partei zu sagen, wir machen jetzt nicht nur eine Männer- und Frauenquote, sondern eine Akademikerquote. So, und dann sagt er irgendwie, Populismus findet er eigentlich ganz gut, weil man soll doch dem Volk aufs Maul schauen. Und dann macht er wirklich eine sehr, sehr komische Argumentation auf, die sich logisch nicht erschließt mir. Ja? Nämlich er sagt, also sie sollen die richtigen Dinge tun und Themen aufgreifen und anpacken, auch auf die Gefahr hin, nicht wiedergewählt zu werden. Das hat zum Beispiel der Gerhard Schröder gemacht. Ja, also kann man sagen, ja, hat er hingekriegt. Er hat die Agenda 2010, da sind sich, glaube ich, viele Leute einig, dass das irgendwie nötig war, angepackt und ist dann halt nicht wiedergewählt worden. Und dann sagt er, kein Gendern, sondern die Renten sichern. Das klingt jetzt so, als würde das Parlament dauernd übers Gendern debattieren und dauernd Gesetze zum Gendern erlassen und würde es vernachlässigen, Gesetze für die Rentenversicherung zu erlassen. Dem ist nicht so. Es gibt überhaupt kein Gesetz zum Thema Gendern, außer in Bayern oder so. Ja? Und ich wüsste jetzt nicht, ob in Bayern die Renten sicherer sind als anderswo oder unsicherer als anderswo sind. Also es gibt überhaupt keinen Connect zwischen Rentensichern und Gendern. Zumal die einzigen, die im Parlament zum Thema Gendern diskutieren wollen, offenbar die AfD ist. Da gibt es entsprechende Statistiken, wer da in seinen Anträgen das entsprechend voranbringt. Also offenbar kümmert sich die AfD zu sehr ums Gendern und offenbar zu wenig um die Rentenpolitik. Da gab es ja auch mal den Fall, dass mal jemand gefragt wurde, was ist denn ihre Haltung zur Rentenpolitik? Und der konnte das dann nicht sagen in so einem Sommerinterview mal vor ein paar Jahren. So, keine Geschlechterdebatte, was immer eine Geschlechterdebatte ist. Also die Gleichberechtigung von Mann und Frau steht im Grundgesetz, sondern das Bruttosozialprodukt steigern. Jetzt ist der Staat ja keine Firma, der kann also in dem Sinne das Bruttosozialprodukt nicht steigern. Er kann natürlich allen Firmen die Steuern erlassen und dann verdienen die halt mehr, anstatt mehr Gehälter zu zahlen, weiß man nicht. Vielleicht machen sie es auch andersrum, vielleicht zahlen sie dann auch mehr Gehälter, weiß man nicht. Aber ich weiß es auch nicht, dass man sagt, ja, Entschuldigung, wir können jetzt nicht über Wirtschaftspolitik diskutieren, wir müssen noch KI-Fakes von Pornos verbieten, die nicht konsensuell sind. Ja? Ist ja nicht so. Das passiert ja gar nicht. Das heißt, es ist ein reines Strohmann-Argument, nennt man das, glaube ich. Ja? Keine Helme in die Ukraine schicken, sondern die Bundeswehr toll ausstatten. Ja? Also was sie benötigt. Ja? Klare Priorisierung. Naja, wenn die Ukraine gegen Russland verliert, dann brauchen wir definitiv eine gut ausgestattete Bundeswehr, weil dann ist ein NATO-Land das nächste angegriffen. Ja? Wenn wir aber die Ukraine stärken, dann kommt es vielleicht gar nicht so weit. Ja? Und dann heißt keine endlosen öffentlichen Diskussionen. Aha, alles im Hinterzimmer entscheiden und ganz schnell, oder wie? Also ein bisschen das chinesische Modell. Nee, er sagt, im Parlament beschließen und dann umsetzen. Ja? Ideen und Diskussionen helfen uns als Land nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, einfach mal irgendwas machen, ohne vielleicht die Einwände zu betrachten, scheint mir jetzt auch nicht so besonders schlüssig zu sein. Ja? Keine schwammigen und unklaren Formulierungen, kein Fachchinesisch, einfache kurze Botschaften. Ja, also ja, weiß ich nicht. Und er sagt halt, populistische Sachen werden als Nazi-Parolen und Stammtischgeschwätz verurteilt. Naja, dann, wenn sie halt rassistisch, menschenfeindlich, frauenfeindlich, minderheitenfeindlich sind. Ja, und nicht, wenn sie. Wenn jetzt die Nazis sagen würde, Mensch, lass uns doch den Mindestlohn verdoppeln, dann würde wahrscheinlich keiner sagen, Nazi-Geschwätz. Ja? Also wenn die halt faschistoide Argumente bringen, dann sagt man halt, ist faschistoid, Surprise. Ja? Also wie gesagt, ihr habt gemerkt, ich habe jetzt allein im ersten, nennen es nicht Kapitel, sondern in der ersten Lektion so viele Dinge gefunden und es sind insgesamt, nee, es sind drei Lektionen, es sind mehr Lektionen, es sind 9 Lektionen, 10 Lektionen. Also im ersten Kapitel schon, in der ersten Lektion schon so viele Dinge gefunden, wo ich einfach sage, das ist nicht. tief genug recherchiert, das ist nicht begründet, das hat argumentativ keine Zusammenhänge. Wie gesagt, Renten statt Gendern. Hä? Was hat es miteinander zu tun? Das ist, wenn ich sage, AKW statt Maldol bauen statt Waldmäuse schützen. Wenn das AKW nicht auf einem Waldmausbau gebaut wird, dann weiß nicht, ob die Baue bauen. Aber es gibt einfach keinen Zusammenhang und ich möchte also ich möchte mich nicht weiter aufregen und diese zusammenhangslosen Dingsbums nicht weiter folgen. Wenn jemand das Buch unbedingt haben will, wenn ihr mir per PayPal Porto schickt und euer, also schreibt mir, wenn ihr es haben wollt, dann von mir aus kann ich euch das gegen Porto-Ersatz zustellen. Ja, keine Ahnung, könnt ihr selber recherchieren, ist jetzt nicht so schwer, sollte eine normale Bücherwarensendung sein. Ich weiß nicht, was die kostet, 2 Euro noch was. Ich glaube, die schwere kostet 3,30 Euro, was die leichtere kostet, weiß ich gerade nicht. Also, wie gesagt, Verpackung schenke ich euch, die recycle ich sowieso. Also, wer es haben will, schreibt mir. Ja, nicht in die Kommentare, googelt meinen Namen, schreibt mir eine Mail und dann First Come, First Serve. Ich möchte es nicht wegwerfen, aber ehrlich gesagt möchte ich es auch nicht in den offenen Bücherschrank stellen. Ja. Also wie gesagt, Deutschland einfach machen. Dr. Stefan Übelacker, sorry, ich schaffe das nicht, alle 10 Lektionen durchzulesen und mich weiter aufzuregen. Und es scheint mir schon so, dass er sehr stark diversen rechten Narrativen nachhängt. Also insofern, ja. Gut, bis dahin, vielen Dank. Bis dann. Denkt dran, focus on the donut and not on the hole. Und ja, bis dann. Bye bye.